So let's pray. Also beten wir. Father in heaven, thank you for this morning. Vater im Himmel, danke für diesen Morgen. And your kingdom. Und für dein Königreich. In heaven and on earth. Im Himmel und auf Erden. And thank you for everything that's going on in heaven right now. Und danke für alles, was gerade jetzt im Himmel passiert. All the worship. All die Anbetung. All the saints of old. All die Heiligen. And recent. Von alten Zeiten und jetzt von vergangenen Zeiten. People that we know personally. Leute, die wir kennen, persönlich kennen. Are worshiping you right now. Sie beten dich jetzt gerade an. In heaven. Im Himmel. And we're still here on earth. Und wir sind noch immer hier auf Erden. For a short time. Für eine kurze Zeit. And we pray that we can serve your purpose. Und wir beten, dass wir deinem Zweck dienen können. In our generation. In unserer Generation. Bless this message, I pray. Segne diese Botschaft, darum bitte ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, this morning we go to our second purpose. Heute wollen wir zu unserer zweiten Bestimmung kommen. And that is fellowship. Und das ist die Gemeinschaft. And we talked about the five purposes of God. Wir haben gesprochen von den fünf Absichten oder Bestimmungen Gottes. From Acts chapter 13, verse 36. Von Apostelgeschichte 13, Vers 36. It says, "For David served the purpose of God in his generation." Da heißt es, denn David diente seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes. Yeah, it's right on it. Okay. And that just puts goosebumps down my back. Und das, da bekomme ich richtig in die Gänsehaut dabei. I want to serve the purpose of God in our generation. Ich möchte dem Willen Gottes in unserer Generation dienen. CEG served the purpose of God in their generation. CEG diente dem Zweck Gottes in seiner Generation. Our first purpose is worship. Unsere erste Bestimmung ist der Gottesdienst. We spent 4 weeks on that. Die Anbetung, da haben wir 4 Wochen damit uns beschäftigt. And that is our exchange, the exchange between God and us. Das ist unser Austausch mit Gott, zwischen uns und Gott. And I don't know who posed for that picture, but ich weiß nicht, wer da das Beispiel geliefert hat für dieses Bild. That nose looks familiar. The nose, also die Nase, looks familiar. Die kommt irgendwie bekannt vor. But I can't tell who it is. Okay. Second purpose. Nun die zweite Bestimmung. Fellowship. Gemeinschaft. That's what we'll get into today. Damit werden wir uns heute beschäftigen. And that's the exchange between two brothers. Und das ist der Austausch zwischen zwei Geschwistern. That guy on the right looks like he's mad. Aber der da auf der rechten Seite sieht ein wenig verrückt aus. Or maybe just amazed. Ach, böse, ja. Der maybe just amazed. Oder vielleicht auch nur erstaunt. Like, wow. So, was? Okay, third one is discipleship. Dritte Bestimmung, die Jüngerschaft. We'll get into that next month. Da kommen wir dann nächstes Monat dazu. And that is mentoring someone. Das bedeutet es, für jemand ein Mentor zu sein. It is one direction. Das ist eine Richtung. Okay. The fourth one, ministry. Vierter Punkt, der Dienst. And that's when I'm serving everyone in some way. Das bedeutet es, jedem irgendwie zu dienen auf gewisse all the Weise. Arrows are going out from me. Diese Pfeile gehen alle von mir weg. Maybe I sing a song. Vielleicht, dass ich ein Lied singe. Maybe I serve on the buffet. Oder dass ich hinten beim Buffetdienst arbeite. Okay. And the last one is mission. Und der letzte Punkt ist die Mission. We'll get into that in a few months. Da kommen wir dann in einigen Monaten dazu. Here's our mission statement. Hier ist nun unser Mission Statement. Serving the purpose of God in our generation with joy. Dem Willen Gottes in unserer Zeit mit Freude dienen. I love that. I could say that 1,000 times. So ich könnte das tausende Male ausdrücken. Okay. Today. True worship, remember. Erinnert euch, wahre Anbetung. Living in conscious harmony with God. Mit Gott in bewusster Harmonie zu leben. And this, of course, is because Jesus Christ died for us. Und das geschieht aus dem Grund heraus, weil Jesus für uns starb. True worshipers are those who worship in spirit and truth. Wahre Anbeter sind solche, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. And Jesus died on that cross. Und Jesus starb an diesem Kreuz, so we could enter the presence of God. sodass wir in die Gegenwart Gottes eintreten können. And this is something that we need to apply every day. Und das ist etwas, was wir jeden Tag anwenden müssen. His mercies are new every day. Seine Barmherzigkeit ist jeden Tag neu. And it's being in his presence that transforms me. Und in seiner Gegenwart zu sein, das verwandelt mich. Many people want to change themselves before they come into the presence of God. Viele Leute wollen sich selbst verwandeln, bevor sie in die Gegenwart Gottes eintreten. Rather than come into the presence of God through the blood of Christ. Anstelle in die Gegenwart Gottes zu treten durch das Blut von Jesus Christus. And allowing the presence of God to transform them. Und es dann zuzulassen, dass die Gegenwart Gottes sie verwandelt. Okay, our theme this morning is what is true fellowship. Nun, das Thema für heute ist, was ist wahre Gemeinschaft? And let's turn to 1 John. Blättern wir zum 1. Johannes. And we'll begin to read. Und fangen wir dort zu lesen an. From verse 1. Vom Vers 1 an beginnend. Okay, it says, what was from the beginning? Da heißt es, was von Anfang an war. What we have heard, what we have seen with our eyes. Was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen. What we beheld and our hands handled. Was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben. They're speaking of Jesus. Da ist die Rede von Jesus. They're speaking of him. Sie sprechen von ihm. That they touched him. Dass sie ihn berührt haben. They were with him. Dass sie mit ihm zusammen waren. They were next to him. Dass sie neben ihm standen. John put his head on his breast. Der Johannes hat seinen Kopf auf seine Brust gelegt. They were with him in the boat. Sie waren mit ihm im Boot. We touched him. Wir haben ihn berührt. We saw him. We heard him. Wir haben ihn gesehen. Wir haben gehört, wie er gesprochen hat. Concerning the word of life. Vom Wort des Lebens. This is Jesus. Das ist Jesus. John chapter 1, the Gospel of John. Im Johannesevangelium. In the beginning was the Word. Kapitel 1. Im Anfang war das Wort. And the Word was with God. Und das Wort war mit Gott. And the Word was God. Und das Wort war Gott. Which brings us back to worship. Das führt uns wieder zurück zur Anbetung. We have the highest respect for who God is. Wir haben die höchste Achtung für das, wer Gott ist. By receiving what he says. Indem wir das aufnehmen, was er sagt. Okay, let's continue. And the life was manifested. Und das Leben ist geoffenbart worden. And we have seen and bear witness and proclaim to you. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch. The eternal life. Das ewige Leben. This is really deep. Das ist ganz tiefsinnig hier. Just let this saturate into your heart. Lasst das einmal einsickern in eure Herzen. The eternal life. Das ewige Leben. Which was with the Father. Das bei dem Vater war. And was manifested to us. Und uns geoffenbart worden ist. What we have seen and heard. We proclaim to you also. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch. That you also may have fellowship with us. Damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Right? The apostles are inviting us into fellowship. Die Apostel laden uns hier ein zur Gemeinschaft. They're proclaiming the gospel to us. Sie verkündigen uns das Evangelium. The message of Jesus Christ, crucified, buried and raised. Die Botschaft von Jesus Christus, dem Gekreuzigten, dem Begrabenen und Auferstandenen. So that we can have fellowship with them. Damit wir mit ihnen Gemeinschaft haben können. And indeed our fellowship is with the Father. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater. Look at that statement. Schaut euch diese Aussage an. This word indeed. Dieses Wort zwar can also mean truly. Es kann auch wahrhaftig bedeuten. For truly our fellowship is with the Father. Weil unsere Gemeinschaft ist wahrhaftig mit dem Vater. Our fellowship is true. Also unsere Gemeinschaft ist wahr. What is true fellowship this morning? Was bedeutet es, eine wahrhaftige Gemeinschaft zu haben heute? And with his son Jesus Christ. Und mit seinem Sohn Jesus Christus. Okay. Vers 6. If we say we have fellowship with him, wenn wir sagen, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben, and yet walk in darkness, und wandeln in der Finsternis, We lie and do not practice the truth. Lügen wir und tun nicht die Wahrheit. It's easy to say I have a relationship with God. Es ist einfach zu sagen, ich habe eine Beziehung zu Gott. But if you don't walk in the truth, then you lie. Aber wenn du nicht in der Wahrheit wandelst, dann lügst du. It's easy to make up a story. Es ist ganz leicht, Geschichten zu erfinden. It's easy to be religious. Es ist leicht, religiös zu sein. To play the role. Diese Rolle zu spielen. But if we walk in darkness, then we lie. Aber wenn wir in der Finsternis gehen, dann lügen wir. But if we walk in the light, as He Himself is in the light, wenn wir aber im Licht wandeln, wie Er im Licht ist, we have fellowship with one another. Haben wir Gemeinschaft miteinander. And watch this statement now. Und schaut euch nun diese Aussage an. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. So we see right away, also wir sehen gleich vorweg. You can't have fellowship if you're not a worshipper. Man kann keine Gemeinschaft haben, wenn man nicht auch Anbetender ist. Because that's what fellowship is all about. Weil darum geht es ja in der Anbetung, in der Gemeinschaft. Fellowship. Also Gemeinschaft. It's the Greek word koinonia. Das griechische Wort koinonia. It means sharing a common experience. Es bedeutet eine gemeinsame Erfahrung machen. Now, some people have fellowship in darkness. Nun, manche Leute haben auch Gemeinschaft in Dunkelheit. 2 Corinthians 6 talks about this. Im 2. Korinther 6 ist davon die Rede. Right? Some people have fellowship in their personalities. Manche haben Gemeinschaft nur auf ihre Persönlichkeiten bezogen. Some people have fellowship in their job. Oder in ihrem Berufsleben. But true fellowship, aber wahre Gemeinschaft, has a certain characteristic to it. Da ist eine gewisse Charakteristik damit verbunden. If I go to the bar today, wenn ich heute in eine Bar gehe, those people are fellowshipping. Diese Leute haben Gemeinschaft dort. They're sharing a common experience. Die machen gemeinsame Erfahrungen. People who go to soccer games. Wenn Leute ein Fußballspiel oder auf einen Fußballplatz gehen. They have a common experience. Dann machen sie dort gemeinsame Erfahrungen. They're fans. Dann sind sie Fans. They all wear the same hats. Die tragen alle die gleichen When Hüte. When they walk zum Beispiel. In, they yeah yeah. Und wenn die da reinkommen, schreien sie schon. Right? You go to a stadium and you think you're the only fan in the city. Du gehst ins Stadion und du denkst, du bist der einzige Anhänger da in der Stadt. Suddenly you see 80,000 people wearing the same baseball hat you're wearing. Und plötzlich siehst du da 80,000 andere, die gleiche Baseballkappe tragen wie du. Thinking, this must be true fellowship. Und du denkst, das muss ja wirklich eine Gemeinschaft sein. It's fellowship. Es ist Gemeinschaft. But it's not the fellowship we're talking about. Aber nicht diese Gemeinschaft, von der wir reden. The fellowship we talk about is sharing a common experience. Die Gemeinschaft, von der wir sprechen, ist eine gemeinsame Erfahrung zu machen. Of true worship. Und zwar eine gemeinsame Erfahrung der wahren Anbetung. That is the foundation of our fellowship. Das ist die Grundlage unserer Gemeinschaft. And if I don't know what true worship is, und wenn ich nicht weiß, was wahre Anbetung ist, then I don't have the true fellowship that John is speaking about. Dann habe ich auch nicht diese wahre Gemeinschaft, von der Johannes spricht. Now, I'll just bring a few more verses and then we'll turn the beamer off. Ein paar Verse noch und dann werden wir den Beamer abschalten. Now watch how important the blood of Jesus is. Aber seht euch an, wie wichtig hier das Blut Jesus ist. Watch how it brings us together. Schaut einmal, wie das zusammenführt. Paul writes to the Ephesians in Ephesians 2:13. Paulus schreibt an die Epheser in 2:13. He says, "But now in Christ Jesus, you who were formerly far off." Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart. How many people were far off? Wie viele waren denn einmal fern, weg? Far off from God. Einfach weit weg von Gott. Right? Have been brought near by the blood of Christ. Ihr seid durch das Blut des Christus nahe geworden. See how important the blood of Jesus is the heart of worship. Das Blut von Jesus, das ist das Herzstück der Anbetung. His sacrifice, sein Opfer, is the very central theme. Das ist das wahrhaftige Thema. Without that we have no worship. Ohne dem gibt's keine Anbetung. Through him we both have our access in one spirit to the Father. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. We both. Wir beide. We both have access. Wir haben beide den Zugang. Let's go before the Lord. Wir wollen vor den Herrn treten. That's fellowship. Das ist Gemeinschaft. Fellowship, the common experience of true worship. Ein gemeinsames Erleben von wahrhaftiger Anbetung. Now, point one. Punkt 1. Fellowship is expressing mutual appreciation for all God is doing and has done. Gemeinschaft bedeutet, einander Wertschätzung auszudrücken für all das, was Gott macht und getan hat. This is what we experience when we come together on Sunday. Und das erfahren wir hier, wenn wir zusammenkommen am Sonntag. We appreciate each other. Wir schätzen einander. We hug so many hands. Wir umarmen uns so oft und schütteln so viele Hände. You have to make sure you wash it before you eat. Du musst wirklich dann sicherstellen, dass du die Hände waschst, bevor du zum Essen gehst. With runny noses. How are you doing there? Es gibt Leute, die gerade einen Schnupfen haben und dir die Hand schütteln. Have you ever seen someone blow their nose? Hast du das schon erlebt, dass einer gerade schneuzt und dann niesen muss und dann gibt er dir die Hand? Hallo Pastor Rob, wie geht's dir? I was doing good. Ja, mir ist gut gegangen. Do I have to shake your hand? Muss ich dir jetzt die Hand schütteln? I've shaken hands before and I've gone right into the bathroom. Also ich habe Hände geschüttelt und bin dann gleich ins Klo gegangen. Hi Pastor Rob. Hallo Pastor Rob. Hi. Hallo. Go back in the bathroom. Wieder zurück ins Klo. Hände waschen. Appreciation for one another. Also sich gegenseitig wertschätzen. We appreciate fellowship is I appreciate your life in Christ. Also Gemeinschaft zu haben bedeutet, ich schätze deine Gemeinschaft mit Christus sehr wertvoll. I appreciate your walk with God. Ich schätze deinen Wandel mit Gott. I look through the congregation and I see miracles. Ich sehe mir hier die Versammlung an und ich sehe Wunder. I am shocked when I see Christian leaders. Ich bin schockiert, wenn ich christliche Leiter sehe, who treat people like dirt. Die Leute wie Schmutz behandeln. These are people that Christ has died for. Das sind Leute, für die Jesus Christus gestorben ist. And people put them under the law. Und die Leute stellen sie unter das Gesetz. They control them, manipulate them. Sie kontrollieren sie, manipulieren sie. When we are a treasure in the eyes of God. Wo wir doch ein Schatz sind in den Augen Gottes. And fellowship means I appreciate. Und Gemeinschaft bedeutet, etwas wertzuschätzen. I appreciate that you've been saved. Ich schätze das, dass du errettet worden wurdest. It's a the common experience of worship. Das ist die gemeinsame Erfahrung der Anbetung. My wife had lunch with someone a couple weeks ago. Vor ein paar Wochen ist meine Frau mit jemandem zu essen gewesen. And she came back and she said, "You wouldn't believe it." Und sie ist davon zurückgekommen und hat zu mir gesagt, du würdest das nicht glauben. That person saved. Dieser Mensch ist errettet. The person saved. Sie hat gesagt, diese Person ist errettet. I didn't know that. Ich habe das gar nicht gewusst. I didn't know it either. Ich habe es auch nicht gewusst. She said, the thing she was saying, it was impossible not to be saved. Sie hat gesagt, die Dinge, von denen dieser Mensch gesprochen hat, das ist unmöglich auszudrücken, wenn du nicht errettet bist. The common experience of being a true worshipper. Diese gemeinsame Erfahrung einer Anbetung, einer wahrhaftigen Anbetung. That person knows God. Dieser Mensch kennt Gott. They can't be speaking like that if they didn't. So kann man nicht sprechen, wenn dieser Mensch nicht errettet wäre. Then there's people, a few people who don't know God at all. Und dann gibt es ein paar Menschen, die kennen Gott überhaupt nicht. You spend time with them. Du verbringst mit ihnen Zeit. There's nothing there. Aber da ist nichts da. You speak about something. Du sprichst über etwas. They're so bored. Die sind so gelangweilt. You think, I wonder if they've ever really worshipped God. Du fragst dich dann, haben die jemals Gott wirklich angebetet? I wonder if they've ever experienced the presence of God. Ich frage mich, ob die jemals die Gegenwart Gottes erfahren haben. There's no fellowship. Da ist keine Gemeinschaft. If that person doesn't know God, wenn dieser Mensch Gott nicht kennt, if they have not worshipped through the blood of Christ, wenn da nicht angebetet wurde durch das Blut von Jesus Christus, we don't have a common experience. Dann haben wir keine gemeinsame Erfahrung. That's why 2 Corinthians 6, deshalb heißt es in 2. Korinther 6, verse 14, Vers 14, you can take that away now. It says, don't marry an unbeliever. Da heißt es, heirate keinen Ungläubigen. What fellowship will you have? Welche Gemeinschaft wirst du mit ihm haben? There's no common experience. Da gibt's keine gemeinsame Erfahrung. You want to talk about the presence of God? Du möchtest über die Gegenwart Gottes sprechen? They don't know what you're talking about. Dieser Mensch weiß gar nicht, wovon du sprichst. Living with someone who can't appreciate who you are in Christ. Mit jemandem zusammenzuleben, der nicht wertschätzen kann, wer du in Jesus Christus bist. If you've done it, wenn du es gemacht hast, God gives grace. Gott gibt Gnade. And stay in it. Und dann bleib drin. 1. Korinther 7 talks about how the believing wife can win the unbelieving husband. Da ist die Rede davon, wie die gläubige Frau den ungläubigen Ehemann für Christus gewinnen stay kann. In it. Bleib in dieser Beziehung. But don't recommend it. Aber empfehle das nicht. Right? I mean, stay in it. Bleib darin, aber if you're thinking of marrying an unbeliever, aber wenn du daran denkst, einen Ungläubigen zu heiraten, talk to someone who has. Dann sprich mit jemandem, der das gemacht hat. When the person that you're married to never appreciates who you are in Christ. Wenn der Mensch, mit dem du verheiratet bist, niemals schätzt, wer du in Christus bist. How about when your saved spouse? Oder wie wär's damit, wenn dein erretteter Ehepartner doesn't appreciate who you are in Christ. Nicht schätzt, wer du in Christus bist. That's sad. Das ist traurig. Two believers, zwei Gläubige, blood bought, zwei Menschen, die durch das Blut erkauft both wurden. Both of them have a form of true worship. Und beide von ihnen haben eine gewisse Art der Anbetung, der wahrhaftigen but Anbetung. Don't fellowship. Aber keine Gemeinschaft. What is that? Was ist denn das? Is it really true worship? Ist das wirkliche Anbetung? Or is it a form? Oder nur eine Form davon? 1 John 4:20. 1. Johannes 4:20. How can I say I love God who I do not see? Wie kann ich sagen, dass ich Gott liebe, den ich nicht sehe? When I don't love my brother who I do see. Wenn ich meinen Bruder, den ich sehe, nicht liebe. How can I say I have fellowship with an invisible God? Wie kann ich sagen, dass ich Gemeinschaft mit einem unsichtbaren Gott habe? When I don't have fellowship with my brother. Wenn ich keine Gemeinschaft mit meinem Bruder habe. It's the same basis. Dieselbe Basis. The heart of worship is Jesus Christ crucified. Das Herzstück der Anbetung ist der gekreuzigte Jesus Christus. And the heart of fellowship is Jesus Christ crucified. Und das Herzstück in der Gemeinschaft ist der gekreuzigte Christus. And if I don't have Jesus between me and my brother, und wenn da nicht Jesus zwischen mir und meinem Bruder steht, I don't have Jesus between me and my father. Dann habe ich auch nicht Jesus zwischen mir und meinem Vater. Then you are a liar. Dann bist du ein Lügner. You say I'm fellowshipping with God. Everything is fine. Du sagst, du hast Gemeinschaft mit Gott. Alles ist okay. My life with God has never been better. Mein Leben mit Gott, das war noch niemals besser. I get up every morning and I pray and worship. Jeden Morgen stehe ich auf, ich bete ihn an. How's your relationship with your brother? Wie ist deine Beziehung mit deinem Bruder? Yeah, he's an idiot. Ja, das ist ein Idiot. Idiot. Das ist ein Idiot. No reconciliation. Keine Versöhnung. Do you pray for them? Betest du für why? Den? It's hopeless. Warum? Das ist hoffnungslos. For such a knucklehead, I would never pray. Für so einen Dummkopf soll ich beten? Nein. Someone who would hurt me like that, I would never pray. Der mich so verletzt hat, für den werde ich niemals beten. But you worship God. Aber du betest Gott yes. an. Oh, hallelujah. Ja, hallelujah. Ja, hallelujah. But you don't fellowship. Aber du hast keine Gemeinschaft. There's no fellowship. Da gibt's keine Gemeinschaft. If Jesus Christ isn't between me and my brother, wenn Jesus Christus nicht zwischen mir und meinem Bruder steht, he's not between me and my father. Dann ist er auch nicht zwischen mir und meinem Vater. The two of them stand or fall together. Diese zwei Dinge kann man nur gemeinsam sehen. Wow. This is good stuff, huh? Das ist wirklich schön. Okay. I appreciate Christ in my brother. Also ich schätze Christus in meinem Bruder. And I love talking to Dr. Ossie. Zum Beispiel mag ich das, wenn ich mit dem Dr. Ossi spreche. I love to hear what God is doing for him in the hospital. Ich mag das zum Beispiel zu hören, was Gott für ihn im Spital macht. What is God doing? Was macht Gott? What has God done? Was hat er gemacht? What is God doing for you? Was macht Gott für dich? I love when we meet in our couples night. Ich mag das, wenn wir uns treffen da als gemeinsame Ehepaare. To hear what God is doing. Und dann zu hören, was Gott macht. To hear where people came from. zu hören, woher die Leute gekommen sind. And just to appreciate people's stories. Und einfach die Geschichten von den Leuten zu schätzen. I heard Alamande and Iranara's story. Ich habe die Geschichte von Alamande und Iranara gehört. The first time they met each other. Wie sie sich zum ersten Mal kennengelernt haben. The first time he set eyes on her. The first time. Das erste Mal, wie er auf sie geblickt hat und And then to see how God was arranging situations. Und dann einfach zu sehen, wie Gott die Situationen dafür arrangiert hat. And you know what? It brings you right into worship. Das bringt dich geradewegs hinein in die Anbetung. La Trevo. My deepest appreciation. Meine tiefste Wertschätzung. For all that you've done. Für all das, was du gemacht hast. In their life. In deren Leben. Praise the Lord. Preist den Herrn. Thank you, Lord. Oh, I love these stories. Ich liebe diese Geschichte. Beautiful. Wunderbar. Appreciating all that God has done in their life. Alles wertschätzend, was Gott in deren Leben gemacht hat. And is still doing. Und noch immer macht. God is moving in the midst. Gott wirkt hier in unserer Mitte. And this is fellowship. Und das ist Gemeinschaft. How's the new job going? Wie geht's bei der neuen Arbeit? It's good. Ja, es ist schon gut. How's the family life? Wie geht's zu Hause bei der My Familie? My wife is pregnant. Meine Frau ist schwanger. Praise the Lord. Preist den Herrn. Praise the Lord. Preist den Herrn. Right? And this is what we need to do. Und genau das müssen wir tun. Really appreciate people. Wirklich andere schätzen. That person is saved. Dieser Mensch ist errettet. Do you realize what a miracle that is? Ist euch klar, was das für ein Wunder ist? Do you realize that every single person sitting here is a miracle of God? Wird euch klar, dass jeder Einzelne, der hier sitzt, ein Wunder von Gott ist? Most everybody. Oder fast jeder. There's a few that are still not there. Da gibt's noch ein paar, die noch nicht dort sind. They're waiting for the ship to come in. Und die warten auf das Schiff. But just the fact that someone understands what worship is. Aber einfach mal nur die Tatsache, dass jemand versteht, was Anbetung bedeutet. Is the greatest miracle in the world today. Das ist das größte Wunder heutzutage in der Welt. That someone has received Christ. Dass jemand Christus angenommen and hat. And to appreciate that. Und das zu schätzen. Okay, And I'll just illustrate that with this verse. Ich werde das noch mit diesem Vers jetzt illustrieren. 2. Thessalonicher 1:3. This is Paul writing. Paulus schreibt. He says, "We ought always to give thanks to God for you." Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, brethren. Brüder. Right? There's appreciation. Da ist die Wertschätzung. We should always be giving thanks to God for you. Wir sollten Gott immer Dank sagen für euch. I mean, if it's just for salvation, then that's enough. Ich meine, wenn es nur um die Rettung wäre, das wäre schon genug. As is only fitting, because your faith is greatly enlarged. Wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst. This is what God is doing in their midst. Das ist es, was Gott in deren Mitte tut. And the love of each one of you toward one another grows. Ever greater. Und die Liebe jedes einzelnen von euch allen gegeneinander zunimmt. Our fellowship, unsere Gemeinschaft, can only be as great as our worship. Kann nur so groß sein wie unsere Anbetung. If we don't have fellowship, wenn wir keine Gemeinschaft haben, we don't have worship. Dann haben wir keine Anbetung. Show me a church that there's no fellowship. Zeig mir eine Gemeinde, wo es keine Gemeinschaft gibt. There's no appreciation for the next person. Wo keine Wertschätzung da ist für den anderen. Show me a church that puts people under the law to control and manipulate them. Zeig mir eine Gemeinde, die die Leute unter das Gesetz stellt, um sie zu kontrollieren und zu manipulieren. And I'll show you a church that does not have true worship. Und ich zeige dir eine Gemeinde, die keine wahre Anbetung hat. Because if I am in the presence of God, weil wenn ich in der Gegenwart Gottes bin, with my deepest appreciation, mit meiner tiefsten Wertschätzung for all that he has done, für all das, was er gemacht then hat, that includes my brother. Dann inkludiert das meinen Bruder. Vers 4. Therefore we speak proudly of you among the churches of God. Sodass wir selbst uns euer rühmen in den Gemeinden Gottes. You should have been in Thessalonica. Wow! Du hättest in Thessaloniki sein Those sollen. Believers. Ah, diese Gläubigen dort. Amazing. Wunderbar. What God is doing in their midst. Ganz wunderbar, was Gott in deren Mitte wow. tut. Wow! Our brothers and sisters in Krakow. Unsere Brüder und Schwestern in Krakau. In Kaliningrad. In Kaliningrad. In Lwów. In Lwów. What God is doing. Was Gott da macht. This is fellowship. Das ist Gemeinschaft. I appreciate. Ich schätze einander. Your walk with God. Ich schätze deinen Wandel mit Gott. Now there's a second point. Nun ein zweiter Punkt noch. And it's this. And this one we really have to get. Und das müssen wir wirklich verstehen. Because if we don't get this one, weil wenn wir das nicht verstehen, our fellowship will turn into superficiality. Wird unsere Gemeinschaft zur Oberflächlichkeit verkommen. Appreciation by itself. Wertschätzung alleine an becomes sich superficiality, wird oberflächlich, which will become loneliness, und das bedeutet, es wieder einsam zu werden, which will lead to death, und das führt zum Tod. Right? There are issues all of us are facing. Da hat jeder seine Probleme. There are things that hinder us from entering the presence of God. Da gibt es Dinge, die uns daran hindern, in die Gegenwart Gottes einzutreten. Someone has a fight with their spouse. Zum Beispiel kämpft da jemand mit seinem Ehepartner. A troublesome teenager. Oder er hat einen Jugendlichen, der Schwierigkeiten an macht. Evil boss. Oder einen bösen Vorgesetzten. Or an evil wife. Oder eine böse Ehefrau. Something is troubling. Irgendwas belastet. A sickness. Eine Krankheit. There's a burden there. Da ist eine Last da. And it's difficult. It's like a hindrance to come into the presence of God. Und das ist schwierig und es ist wie ein Hindernis, das einander, das hindert an der Gegenwart Gottes. 1 Peter 3:7. 1. Petrus 3:7. Husbands, ihr Ehemänner, if you don't recognize that your wife is the weaker vessel, wenn ihr nicht erkennt, dass eure Frau die das schwächere Gefäß ist, and honor her, und sie so ehrt, God won't hear your prayers. Dann wird Gott eure Gebete nicht hören. Your worship means nothing. Dann bedeutet eure Anbetung nichts. Wow. So here's the husband. Also da ist nun der Ehemann. Singing, he's got a nice voice and he's got his hands lifted. Er singt, er hat eine schöne Stimme und er hebt seine Hand. But nothing's happening in the heart. Aber nichts geschieht im Herzen. Nothing's happening in the spirit. Nichts geschieht im Geist. It's just outward, it's formalities. Das ist nur äußerlich, das sind einfach Formalitäten. There's a burden there. Da ist eine Last da. And this burden has to be lifted. Und diese Last muss einfach weggehoben werden. And this is the second part of a fellowship. Und das ist der zweite Teil der Gemeinschaft. We are extending restoration to the burdened heart. Wir bringen dem belasteten Herzen Erleichterung. These two have to go together. Diese zwei Dinge müssen gemeinsam gesehen werden. Grace and truth. Gnade und Wahrheit. Appreciation. Wertschätzung. Restoration. Und Erleichterung. If we only have appreciation. Wenn wir nur Wertschätzung haben. Hi, how you doing? Good to hey, see you. Love you. Gut, dass ich dich sehe. How's the kids? Great. Everything's fine. Ah, alles okay. How's your wife? Great. Wie geht's deiner Frau? How's your car? Wie geht's dem Auto? Great. Everything's great. It's wonderful. Alles ist großartig. Is that what you want to hear? Ist das das, was du hören möchtest? Yeah, me too. Everything's great. Ja, God bless you. Oh, Gott, good to see you. Fellowship. Praise the Lord. Gemeinschaft. Preist den Herrn. You know, there's it's wonderful to appreciate each other. Es ist wunderbar, sich gegenseitig zu schätzen. If we go the other way, wenn wir auf die andere Seite we go right into legalism. Dann kommen wir in den Legalismus hinein. If all we want to do is restore people, wenn all das, was wir tun möchten, nur das Wiederherstellen ist. How you doing this morning? Ah, wie geht's dir heute? Good. Any problems? Problems? I want to hear about problems. Gibt's Probleme? Ich möchte was von Problemen hören. Come on, you don't look good. Komm, du schaust nicht gut aus. I feel fine. No, I see a problem. Nein, das sehe ich. Someone did that to me one time. I was so angry. Jemand hat das einmal mit mir gemacht. Ich war dann so zornig. This 26-year-old missionary girl. Ein 26-jähriges Missionar, eine Missionarsfrau. I wanted to grab her by her ears and just twist them. Ich wollte sie schon bei den Ohren packen und sie dann verziehen. How you doing, Pastor Rob? Wie geht's dir, Pastor Rob? Great. Großartig. But you don't look good. Aber du schaust nicht gut aus. I feel great. Ich fühle mich you're reacting. Ah, du reagierst. I knew there was a problem. Ich wusste, dass da ein Problem gibt. I feel fine. Ich fühle mich gut. I'm reacting at you. Na, ich reagiere auf dich. If we go this way, Wenn wir diese Richtung einschlagen, dann kommen wir einfach in die Gesetzlichkeit hinein. Und dann geht es weiter zur Heuchelei, zum Alleinsein und dann zum Tod. Gnade und Wahrheit können nicht getrennt werden. Und Appreciation und Restoration cannot be separated. Und Wertschätzung und Erleichterung können nicht getrennt werden. The foundation of restoring someone is the environment of appreciation. Die Grundlage dieser Wiederherstellung ist sozusagen das Umfeld der Wiederherstellung, right, der Wertschätzung. The environment of grace. Dieses Umfeld der Gnade. Grace is showing appreciation to people. Also Gnade zeigt dem anderen Wertschätzung. And then there's mercy. Und dann gibt es Barmherzigkeit. Extending restoration to the burdened heart. Dem belasteten Herzen Erleichterung bringen. Now watch this. It's amazing. Schaut euch das nun an. Galater 6:1. Brethren, even if a man is caught in any trespass. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird. This is the worst case scenario. Das ist sozusagen das Schlimmste, was eintreten kann. You who are spiritual. So bringt ihr die Geistlichen. What does that mean? Was heißt das nun? You who are experiencing true worship. Ihr, die ihr wahrhaftige Anbetung erlebt. You who are fellowshipping with God. Ihr, die ihr Gemeinschaft mit Gott habt. You who have nothing between you and the Lord. Ihr, die ihr nichts zwischen euch und dem Herrn habt. You who come into his presence through the blood of Christ like it was your refrigerator. Ihr, die ihr da zum Herrn kommt durch das Blut von Jesus Christus, wie wenn es durch den Kühlschrank wäre. Yeah, it's just, this is my home. Das ist einfach mein Zuhause. I come boldly to the throne. Ich trete mutig vor zum Thron. You who are spiritual. Ihr, die Geistlichen. Restore such a one in the spirit of gentleness. Bringt einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Restore such a one. Wieder zurechtbringen einen solchen. Restore them to what? Zurechtbringen wohin? To worship. Zur Anbetung. To true worship. Zur wahrhaftigen Anbetung. Restore them to God. Wieder zurecht stellen zu Gott hin. Each looking to yourself, lest you too be tempted. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Because the day is coming when someone's going to need to restore you. Weil der Tag wird kommen, wo dich jemand wiederherstellen muss. And that day is coming. Und dieser Tag wird kommen. All of us will need to be restored. Alle von uns müssen wiederhergestellt werden. The devil is after every single one. Der Teufel geht jedem Einzelnen nach. Watch this. Bear one another's burdens. Einer trage des anderen Lasten. And thus fulfill the law of Christ. Und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Now, just to close. Nun im Abschluss. If we don't bear each other's burdens, wenn wir nicht uns gegenseitig die Lasten tragen, we have not fulfilled the law of Christ. Haben wir das Gesetz Christi nicht erfüllt. The law of Christ in John 13. Das Gesetz von Christus in Johannes 13, Verse 34. In Vers 34. Love one another. Liebt einander. As I have loved you. So wie ich euch geliebt habe. I've mentored you. Ich war Mentor für euch. I've loved you. Ich habe euch Liebe gegeben. We have fellowship. Wir haben Gemeinschaft. Now have the same thing with your brother. Nun tut dasselbe mit eurem Bruder. This is the law of Christ. Das ist das Gesetz Christi. And we fulfill part B. Und wir erfüllen den Teil B. When we bear one another's burdens. Wenn wir gegenseitig einander die Lasten tragen. Fellowship is not only about bearing burdens. Die Gemeinschaft spricht nicht nur von dem des Tragens der gemeinsamen Lasten. You got a burden? Hast du eine Last? I'm looking for a burden. Ich schaue nach einer Last aus. Come on, somebody give me a burden. Kommt, irgendjemand gibt mir eine Last zu tragen. I need some fellowship. Ich brauche Gemeinschaft. I never thought fellowship would be so tough. Ich habe mir nie gedacht, dass Gemeinschaft so schwierig ist. I got nothing but burdens. Ich habe nichts als Lasten zu tragen. Prayed with that guy's marriage. Zum Beispiel die Ehe von diesem. Their teenager. Oder diesem Teenager hier. Their political situation. Oder diese politische Situation. Never thought fellowship could be so hard. Haben wir nie gedacht, dass die Gemeinschaft so schwierig ist. That's only part B. Das ist nur der eine Teil. Part A is that I appreciate people in Christ. Teil A bedeutet es, andere zu schätzen, die in Christus sind. But part B, I restore people. Aber Teil B, ich helfe den anderen. And the best place to restore someone. Und der beste Platz, um jemanden wiederherzustellen, is in a small group. ist die kleine Gruppe. Did you know that Jesus Christ had a small group? Wisst ihr, dass Jesus Christus solch eine kleine Gruppe hatte? A lot of you didn't know that. Viele von euch wissen Jesus das nicht. Jesus was part of a small group. Jesus war Teil solch einer kleinen Gruppe. Yeah, he mentions the name of the people in his group. Und er nennt auch die Leute, die in seiner kleinen Gruppe waren. Matthew, Mark. No, Peter, James, John. So Petrus, Thomas, Jakobus und Johannes. All these guys. Alle diese. They were his small group. Die waren in seiner kleinen Gruppe. And they fellowshipped. Und sie hatten Gemeinschaft. They appreciated one another. Sie haben sich gegenseitig geschätzt. And they restored one another. Und haben sich gegenseitig geholfen. We have couples night in. Wir haben diese Abende für die Ehepaare. They're wonderful. Wir sind wunderbar. How many people are part of a couples night in here? Yeah. Wie viele sind denn hier Teil dieses Programms? And we're going to have Roland come up right now and just share about his couples night in. Wir werden den Roland nun heraufbitten und ihm bitten, dass er etwas erzählt von diesem Abend. Four couples meeting together. Vier Ehepaare treffen sich zusammen. Two purposes. Zwei Absichten. To appreciate. Sich zu schätzen. To restore. Und sich zu helfen. Okay. Roland Auer. Wie der Pastor Rob mich gefragt hat, ob ich da was erzählen will von dem Couples Night. When Pastor Rob asked me if I could share something about our couples night. Und ich über uns in der Gemeinde auch nachgedacht habe. And I thought about us in the church. Ist mir was aufgefallen. I thought of something. Wir sind jetzt ungefähr nicht ganz zwei Jahre in der Gemeinde. We've been in the church almost 2 years now. Und wie wir in die Gemeinde gekommen sind, waren nicht ganz 200 Leute da. And as we came to the church, there was not quite 200 people. Und ich empfinde, dass wir mit den Beziehungen noch im Aufbau sind. And I feel like we are still building our relationships with people in the church. Und jetzt sind wir über 300 Leute. And now we are over 300 people. Das bedeutet, mehr als ein Drittel der Gemeinde ist noch mehr am Anfang als wir. That means more than a third of the church is more in the beginning than we are. Und bald ist es vielleicht die Hälfte. And perhaps soon it will be half the church. Wir haben besonders geschätzt an der Gemeinde, what we really appreciated about the church, dass wir von Anfang an richtig warmherzig aufgenommen worden sind. Is that we were really welcomed warmly. Und es ist ein Geist in der Gemeinde, and there's a spirit in the church, wo wirklich einer den anderen aufbauen will. Where we want to build one another up. Aber beim Gottesdienst gibt es da eine natürliche Grenze. But at the church services there are limits to that. Das ist, finde ich, toll rübergekommen jetzt bei der Predigt auch. Wir haben letzten Freitag unser zweites Couples Night gehabt. And on Friday we had our last couples night. Und das beginnt schon so, dass man in der persönlichen Atmosphäre eines anderen ist. And it begins that you come into the personal environment of someone else. Und dass man gemeinsam isst. And that you eat together. Und dann ist etwas ganz Wichtiges bei den Couples Nights, nämlich, dass wir eine Aufgabe bekommen, über ein Thema zu sprechen. And then something very important happens. We receive a theme that we are to talk about. Und das raubt uns die Möglichkeit, oberflächlich zu bleiben. And this takes away the possibility to stay superficial. Und es war wirklich ein interessantes Erlebnis für mich. And it was really a very interesting experience for me. Weil plötzlich hört man eben Probleme oder Sorgen von jemandem. Because all of a sudden you hear the problems of someone else. Und wir beten gemeinsam. And we pray together. Und ich merke, dass ich am Abend mit den Sorgen von jemand anderem schlafen gehe. And I see that I go to sleep at night with the concerns of someone else. Und am nächsten Tag damit aufwach. And I wake up with them. Aber in positiver Weise. But in a positive way. Und es war interessant. Ich habe am nächsten Tag, am Vormittag überlegt, ich möchte den eigentlich gern wieder anrufen jetzt. And the next morning I woke up and I thought, I would like to call this person. Und in dem Moment, wo ich mir das gedacht habe, hat das Telefon geleitet. In the moment that I thought this, the phone rang. Und er hat mich angerufen. And he called me. Und das entsteht, wenn wir wirklich eben in solchen Couples Nights zusammenkommen. And that happens when we're in fellowship in these couples nights. Wenn wir wirklich erfahren, was den anderen betrifft. When we really experience what the other's going through. Und wenn wir teilhaben können dran. And when we can partake in it. Der beste Pastor auf der Welt. The best pastor in the world. Und wir liegen mit unserem ganz gut im Rennen. And ours is pretty good in the race. Kann das nicht von daher oben machen. He cannot do this for us. Das müssen wir untereinander machen. We have to do this with one another. Das ist ein super Programm, die Couples Night. And it's really a wonderful program, the Couples Night. Thank you. So last week we organized 10 single women groups. Also letzte Woche haben wir 10 Treffen für alleinstehende Frauen geschaffen. And tonight we'll have a testimony from one of them. Und heute am Abend werden wir ein Zeugnis hören von einer Person dieser Gruppen. We're working on the guys. You know, women are so like, these women were so like, also diese Frauen, die waren da voller Feuer dafür. I mean, they had invitations out, everything. Also Einladungen wurden ausgegeben. Alles. Wow. No wonder Dr. Cho built this church of 800,000, you know? Kein Wunder, dass der Dr. Cho da diese Gemeinde von 800,000 Leuten hat. The women, right? Die Frauen sind es. Anyway, let's pray together. Beten wir gemeinsam. Maybe you're here today and you don't know Jesus. Vielleicht bist du heute da und du kennst Jesus nicht. You've never received forgiveness of your sin. Du hast niemals zuvor Vergebung deiner Sünden erlangt. If you died today, you don't know where you'd go. Und wenn du heute stirbst, dann weißt du nicht, wohin du kommst. The Bible says that Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. In der Bibel steht, dass Jesus Christus das Lamm Gottes ist, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. And if we trust him, und wenn wir ihm vertrauen, through a prayer, durch ein Gebet, he will write our name in heaven. Dann wird er unseren Namen im Himmel aufschreiben. As his own. So wie seinen eigenen. Let's pray. God in heaven, beten wir. Gott im Himmel, forgive my sin. Vergib mir die Sünde. Be my Father. Sei mein Vater. Receive me as your child. Nimm mich an als dein Kind. I want to be a true worshipper. Ich möchte ein wahrer Anbeter sein. I want to come into your presence. Ich möchte in deine Gegenwart eintreten. Through the blood of Jesus Christ, your Son. Durch das Blut von Jesus Christus, deinen Sohn. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me of my sin. Und reinige mich von meinen Sünden. Receive me into your family. Nimm mich auf in deine Familie. And maybe I'm here this morning. Und vielleicht bin ich heute hier. And I have something against someone. Und ich habe da etwas gegen jemand anderen. And I can't pray for them. Und ich kann nicht beten für diese Person. Let's pray this morning. Beten wir heute, that God would take away that burden, dass Gott diese Last wegnehmen möge, so that we can worship him as we should, so dass wir ihn anbeten können, so wie es sein soll. Lord, you know our situations. Herr, du kennst meine Situation. And our struggles with evil. Du kennst mein Abkämpfen, Abmühen mit dem Bösen. And so often our fellowship is broken with you. Und so oft ist meine Gemeinschaft mit dir zerbrochen, because of a burden, wegen einer Last. Shall we pray this morning, sollen wir heute beten, that you would cleanse us, dass du uns reinigst, so that we might have fellowship one with another. Wir beten, dass du uns reinigst und dass wir Gemeinschaft haben. Just as your word says. So wie es dein Wort sagt. Oh Lord, let us be the church you want us to be. Herr, bitte mach uns zu der Gemeinde, zu der du uns haben willst. True worshipers, wahre Anbetende. And people who have true fellowship. Und Leute, die eine wirkliche Gemeinschaft haben. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Amen.